Es ist eine der schlimmsten Katastrophen in einer europäischen Stadt. Vor 175 Jahren brennt ein großer Teil von Hamburg. Bald gibt es einen Plan zur Rettung. Aber dann macht die Politik einen großen Fehler. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 19 in Ihrem Begleitheft. Sie rufen es so laut Sie können. Für, für, für. Feuer, Feuer, Feuer. Dazu machen die Nachtwächter der Stadt Lärm und die Kirchenglocken läuten. Es ist ungefähr 1 Uhr in der Nacht zum 5. Mai 1842, als ein Nachtwächter in der Hamburger Deichstraße die Flammen entdeckt. Die Feuerwehr ist schnell alarmiert. Und trotzdem beginnt in dieser Nacht einer der schlimmsten Stadtbrände in der europäischen Geschichte. Im Jahr 1842 ist Hamburg die größte Stadt Nordeuropas. Rund 160.000 Menschen leben dort. Aber die Straßen, Häuser und Plätze sind noch genauso wie im Mittelalter. Es gibt viele sehr enge Straßen, in denen schmale Fachwerkhäuser mit spitzen Dächern stehen. Überall im Stadtzentrum fließt Wasser in kleinen Kanälen, den sogenannten Fleten, zwischen den Häusern. Weil es noch kein Kanalsystem für schmutziges Wasser gibt, fließt auch dieses in die Flete. In den Häusern der Deichstraße leben viele Händler. Die Lager sind voll mit ihren Waren, die sie vom Wasser aus ein- und ausladen können. Das Feuer bricht vermutlich im Haus des Tabakhändlers Eduard Kohn aus. Warum? Darauf wird es nie eine Antwort geben. Das Feuer trifft Hamburg zum schlimmsten Zeitpunkt. In den Wochen vor dem Brand war es sehr trocken. Die Flete, aus denen die Feuerwehrmänner das Löschwasser holen müssen, sind fast leer. Und dann ist da noch der starke Wind, der die Flammen immer wieder antreibt. So breitet sich das Feuer extrem schnell in der Stadt aus. Der 5. Mai ist ein Donnerstag, ein Feiertag. Am Vormittag kommen die Bürger noch zum Gottesdienst in die Nikolaikirche. Am Nachmittag erreichen die Flammen den Kirchturm aus Holz. Am Abend ist die Kirche für immer zerstört. Zu dieser Zeit hat sich das Feuer schon in einen großen Teil des Zentrums ausgebreitet. Inzwischen ist die Situation chaotisch. In der ganzen Stadt sind Menschen unterwegs. Tausende versuchen, sich in der Nähe der Alster in Sicherheit zu bringen. Mit ihren wenigen aus den Flammen geretteten Sachen sitzen sie an dem Fluss. Als auch dort die Bäume zu brennen beginnen, springen viele Menschen in Panik ins Wasser. Tausende fliehen aus der Stadt. Bald beginnen Diebe, die leeren Häuser zu plündern. Die Feuerwehr will Gebäude sprengen, um die Flammen zu stoppen. Aber die Politik blockiert sie. Die Senatoren im Rathaus lehnen die Idee zuerst ab. Für den Kampf gegen die Flammen braucht die Hamburger Feuerwehr nicht nur ihre Hilfe. Sie hat auch zu wenige Feuerwehrmänner für so eine große Katastrophe. Aus der ganzen Region kommen Feuerwehrmänner, um beim Löschen zu helfen. Erst am Morgen des 6. Mai sind die Politiker mit Sprengungen einverstanden. Auch das Rathaus an der Trostbrücke wird zerstört. Aber da ist es schon zu spät. Das Feuer wird immer größer. Mitten im Chaos gibt es eine einzige Oase, die neue Börse, die erst ein Jahr alt ist. Als die Flammen immer größere Teile der Stadt bedrohen, retten sich viele Bürger in das Gebäude aus massivem Stein. Aber die Flammen kommen dem Dach immer näher. Die Händler wollen ihre Börse nicht aufgeben und kämpfen um das Gebäude. Alles, was brennen kann, bringen sie nach draußen. Mit den letzten Wasserresten löschen sie kleine Feuer und retten so die neue Börse. Als einziges unzerstörtes Gebäude steht sie in einem dunklen Trümmerfeld. Es wird einer der wenigen Erfolge bleiben. 3 Tage lang brennt es in der Stadt. Nur der Fluss ist eine Barriere für die Flammen. Am Morgen des 8. Mai löschen die Feuerwehrmänner kurz vor der Alster das letzte brennende Haus. Dort wird nach dem Wiederaufbau eine Straße den Namen Brandsende bekommen. Bald wird die katastrophale Bilanz bekannt. 51 Menschen sind tot, 20.000 obdachlos, 4.000 Wohnungen und Lager, 3 Kirchen, die Synagoge, das Rathaus und viele andere öffentliche Gebäude sind abgebrannt. Mehr als ein Viertel des Stadtgebiets und tonnenweise Vorräte in den Lagern sind zerstört. Tabak, Kaffee, Zucker und Reis, außerdem Holz, Stoffe, Rum und anderer Alkohol. Die Stadtpolitik startet sofort ein Hilfsprogramm für die Bürger. Überall in der Stadt werden Zelte für die Menschen aufgebaut, die ihre Wohnungen verloren haben. Und die Politiker treffen schnell eine andere wichtige Entscheidung. Sie wollen Hamburg nach ganz neuen Plänen wieder aufbauen. Der große Brand wird so zur großen Chance für die Stadt an Alster und Elbe. In den Monaten und Jahren nach dem Feuer wird aus dem engen mittelalterlichen Hamburg eine europäische Metropole, die an italienische Städte erinnert. Neue Fachwerkhäuser werden verboten. Statt diesen Fachwerkhäusern werden in der Stadt nun Häuser im klassizistischen Stil gebaut, mit Bögen, Arkaden und weißer Fassade. Auch zwei der drei zerstörten Kirchen werden wieder aufgebaut. Außerdem bekommt Hamburg eine für diese Zeit sehr moderne Straßenbeleuchtung und endlich auch eine moderne Kanalisation.